spricht die Leitstelle der Hoch an mit einem Hinweis für alle Fahrgäste der Linie 156. Von voraussichtlich Montag, den 8. März 2010, nächste Haltestelle. Was will ich bitte? Davon eine habe ich den Tontisch. Aus Süppel, Sie wollen Tüssel? Ich will jetzt erinnern, in dem Blick, du hast da nicht mal gelebt. Thank you. Ja.